mal 17 Jahr. Blonder Schopf und blaue Augen und er war für alle da. Seine Mutter umsorgt ihn sehr, hatte Angst um ihren Sohn. Der Vater wollte ihn zur Härte erziehen, komm Erik, das schaffst du schon. Großspurig und ohne Angst im Gesicht. Hey Erik, den Kampf schaffst du noch nicht. Doch Erik war heiß auf Kämpfen und Sieg. Und jeder Gegner, den er traf, die Hucke vollkriegt. Schlachten hatte Erik nun hinter sich gebracht. Oft Schmerzen gespürt und viele Gegner umgebracht. In Wäldern hat sich Erik mit seinen Kriegern versteckt. Und viele neben ihm sind qualvoll verreckt. Doch Erik wusste ja besser bei einer Schlacht, die meine Keule traf. Ich steckte im Bein ein Messer und der sank erschöpft ins Gras. Großspurig und ohne Angst im Gesicht. Hey Erik, den Kampf schaffst du noch nicht. Doch Erik war heiß auf Kämpfen und Sieg. Und jeder Gegner, den er traf, die Hucke vollkriegt. Man peppelte ihm notfalls wieder auf. Und alles nahm wie immer seinen gewohnten Lauf. Und nachts, wenn sein Freund tief und fest schlief, dann hörte man Erik, dass er die Götter anrief. Noch eine Schlacht und dann kehre ich heim, um endlich wieder einmal bei Mutter und Vater zu sein. Doch diese Schlacht war die letzte für ihn. Man sah seine Seele nachts gen Himmel ziehen. Seine Mutter bei der Nachricht weinte und schrie. Sein Vater traut mit Stille, so sah man ihn sonst nie. Und nachts wurde Erik in Walhalla begraben. Ein Stein in der Tat, heut noch an ihn. Erik, der Wikinger, schließ die Augen, versuch ihn zu sehen. Erik, der Wikinger, ich kann dich gut verstehen. In Walhalla werden wir beide uns dann wiedersehen. Und barfuß leicht tänzelnd über Schäfchenwolken gehen. Großspurig und ohne Angst im Gesicht. Hey Erik, den Kampf schaffst du noch nicht. Doch Erik war heiß auf Kämpfen und Sieg. Und jeder Gegner, den er traf, die Hucke vollkriegt.